Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 30. März 1792. Kommenden Dienstag als den 3. April oder Mittwoch werden wir unsere Reise, wenn der Himmel will, antreten und, nach einem zweitägigen Aufenthalte in Leipzig, ungefähr am 8. bei euch eintreffen. Nur schlimmes Wetter kann einen Aufschub verursachen, welches ich aber nicht hoffe, da wir am ersten Tage der Reise von Leipzig aus schwerlich weiter als bis Hubertusburg kommen, so dürften wir wohl ziemlich spät in der Nacht in Dresden ankommen oder vielleicht gar in Meißen liegen bleiben. Da ich noch keinen eigenen Wagen habe, so muss ich mich der Mietkutscher bedienen, mit denen man immer langsamer fortkommt. Wenn du einstweilen, Gottlieb, auftragen wolltest, einen Pferdestall in der Neustadt um einen billigen Mietzins auf 4 Wochen für mich zu mieten, so wäre mir's lieb. Deine Reiterei soll, hoffe ich, schon wieder in Gang kommen. Mir scheint sie gut zu tun. Lebe wohl und 1000 Grüße von uns beiden an deine Frau und Dorchen. Ist noch etwas zwischen uns zu verhandeln, ehe ich ankomme, so schreibe ich noch von Leipzig aus. Das Beitsche Geld bringe ich mit. Lebe wohl, dein S.